Kapitel 6 22.30 Uhr Patrick verlässt mit seiner Freundin Constanze das Büro des Museumsdirektors. Sie stellen sich vor ein offenes Fenster. Sie blicken zum Himmel. Sie umarmen sich. Auf der Straße vor dem Museum sind viele Stände aufgebaut. Aus dem Garten des Museums verbreitet sich der Geruch von Bratkartoffeln, Pommes frites, Brat und Currywurst. Stimmen von neugierigen Spaziergängern und die Musik von Straßenmusikanten werden immer lauter. Patrick lässt Constanze los. Was ist? Fragt sie erstaunt ihren Freund. Entschuldige, Constanze. Mir geht Golo Fiemann nicht aus dem Kopf. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich weiß nicht genau was. Das macht mich unruhig. Am besten spreche ich sofort mit Ludwig Tieck. Tu, was du für richtig hältst. Danke für dein Verständnis. Du weißt ja, Privatdetektive sind immer im Einsatz. Wir treffen uns in 20 Minuten vor dem Museum. Patrick küsst seine Freundin, dreht sich um und geht in das Büro des Direktors. Herr Tieck, ich hoffe, dass Sie mir helfen. Vor wenigen Minuten sah ich Golo Fiemann im Gespräch mit Herrn Anders. Ich hatte den Eindruck, dass beide befreundet sind. Aber das ist ein Thema, über das wir später noch sprechen können, sagt Patrick. Was meinen Sie damit? Der Museumsdirektor blickt ungeduldig auf seine Uhr. Er hat es eilig. Gut, dann komme ich sofort zur Sache. Was wissen Sie über Ihren Mitarbeiter Golo Fiemann? Nicht besonders viel. Seit einem Jahr arbeitet er bei uns. Er ist zuverlässig, freundlich, immer pünktlich und bei Mitarbeitern beliebt. Wissen Sie, was er vor seiner Tätigkeit hier gemacht hat? Fragt Patrick. Ja, er hatte einen Halbtagsjob bei der Sicherheitsfirma ProSecuritas, mit der auch wir zusammenarbeiten. Na gut, vielleicht habe ich mich geirrt. Danke, dass Sie sich trotz all der Hektik jetzt Zeit für mich genommen haben. Patrick Reich steht auf. Als er das Büro verlassen will, sagt der Museumsdirektor, »Mir fällt gerade ein, Golo Fiemann hat einen Bruder, der bei der schon genannten Sicherheitsfirma arbeitet.« »Ich wusste es doch«, sagt Patrick leise zu sich und verlässt das Büro. Seine Freundin wartet auf ihn.